Heute befassen wir uns mit der wunderbaren Person des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist die dritte Person der dreieinigen Gottheit. Drei in einem: Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Gott der Heilige Geist ist genauso göttlich wie Gott der Vater und Gott der Sohn. Er ist nicht schüchtern, aber er lenkt die Aufmerksamkeit nicht auf sich. Er ist da, um einen anderen zu verherrlichen, nämlich Jesus. Amen. Die wichtigste Aufgabe des Heiligen Geistes besteht nicht darin, dir deine Sünden zu offenbaren. Seine wichtigste Aufgabe ist es, Jesus zu verherrlichen. Jesus sagt in Johannes 16, dass er der Welt ihre Sünde offenbart. Im Griechischen steht das in der Einzahl. Und Jesus erklärt, weil sie nicht an mich glauben. Okay, der Heilige Geist zeigt der Welt also ihre Sünde, nicht an Christus zu glauben. Dann sehen wir die Schönheit von Jesus und dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um für unsere Sünden zu sterben. Und dann glauben wir an Christus. Der Heilige Geist ist also nicht dazu da, uns an unsere Sünden, sondern an unsere Gerechtigkeit zu erinnern. Denn Jesus ist zum Vater gegangen. Wir sehen ihn nicht mehr. Jetzt zeigt uns der Heilige Geist, dass der Fürst dieser Welt, der Teufel, verurteilt worden ist. Gerichtet. Das bedeutet das Wort hier. Indirekt weist uns der Heilige Geist durchaus zurecht. Manchmal passiert es, dass Pastor Prince bestimmte Situationen in der Gemeinde anspricht und korrigiert. Dann hat der Heilige Geist mir den Auftrag dazu gegeben. Als Jesus 5 der 7 Gemeinden in der Offenbarung zurechtwies, war das trotzdem der Heilige Geist. Es bedeutet, dass Jesus durch den Geist wirkt. Hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Es gibt also Zurechtweisung. Aber das ist nicht die wichtigste Aufgabe des Heiligen Geistes, sondern Jesus zu verherrlichen, Johannes 16. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Und das sagte er im Obersaal. Der obere Raum oder der Obersaal ist der Ort der Wahrheiten für die Gemeinde. Wisst ihr, wir reden so viel über die Bergpredigt, und das ist auch schön und gut. Sie gilt immer noch für uns heute. Wir reden auch oft über Matthäus 24, über prophetische Wahrheiten und über das Wiederkommen von Jesus. Das ist auch angebracht. Aber wir reden nicht über die Ausführungen von Jesus in dem Obersaal, über die andere Bergpredigt, in der Jesus nur über Wahrheiten der Gemeinde gesprochen hat. Wahrheiten, die heute für uns in der Gemeinde gelten. Dort sprach Jesus auch über ein neues Gebot. Das lautet: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wir müssen nur ein Gebot halten, und es ist nicht schwer. Es liegt in unserer neuen Natur zu lieben. Wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind, weil wir lieben. Es ist, als würde man jemandem, der großen Hunger hat, sagen: Ich gebiete dir zu essen. Wie schwer ist es, das zu halten? Das ist doch natürlich. Gibt es hier in der Gemeinde jemanden, dem du nicht guten Tag sagen kannst? Gibt es in deinem Herzen Bitterkeit? Du weißt, dass das nicht dein wahrer Lebensraum ist, wenn du ein Kind Gottes bist. Du weißt, dass du fast wie ein Zombie herumläufst. Denn wenn du bitter bist, lebst du nicht nach deiner wahren Natur. Es liegt in deiner Natur zu lieben. Also genieße einfach diese Liebe. Genießt es, einander zu lieben. Und dann sprach Jesus im Obersaal auch noch über eine andere Wahrheit. Er sagte: Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben. Johannes 14. Seht ihr das Wort anderen? Im Griechischen bedeutet es einen von der gleichen Art, wie ich. Ich bin für euch da. Wenn ihr mutlos seid, mache ich euch Mut. Wenn ihr traurig seid, schenke ich euch Freude. Wenn ihr unruhig seid, komme ich und schenke euch Ruhe. Wenn ihr krank seid, heile ich eure Krankheit. Ich bin dein Arzt. Ich bin dein guter Hirte. Ich bin dein Herr. Ich bin dein Meister, ich bin dein guter Freund. Größere Liebe hat keiner als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Ich bin dieser Freund. Aber hört zu, ich gehe weg. Doch seid nicht traurig, denn ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich werde euch einen anderen Beistand senden. Der Ausdruck ein anderer bedeutet, dass es so ist, als wäre Jesus wieder da, aber nun in seiner unbegrenzten Form. Als Jesus auf der Erde war, war er auf einen Ort beschränkt. Aber der Heilige Geist ist nicht auf einen Ort beschränkt. Und deswegen geschehen die gleichen Wunder, die gerade hier bei uns geschehen, auch an den anderen Übertragungsorten. Sie geschehen drüben in Amerika, in der Grace Revolution Church. Sie geschehen überall, wo diese Sendung abgespielt wird. Denn für den Heiligen Geist spielen Zeit und Raum und Entfernung keine Rolle. Er ist der grenzenlose Jesus. Amen. Das Wort Beistand heißt auf Griechisch Parakletos. Das griechische Para heißt mit oder bei. Para, also Parakletos. Er hat den Auftrag, dein Freund zu sein. Er hat den Auftrag, dein Helfer zu sein. In der Lutherbibel steht hier, er wird euch einen anderen Tröster geben. Auf Hebräisch Menachem, das ist auch ein Name, Tröster. Er wird euch einen anderen Menachem geben. Er wird euch einen anderen Tröster geben. Jemanden, der immer da sein wird, um euch zu trösten. Dass er bei euch bleibt, wie lange? In Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Er sagt, er wird in euch sein, weil sie zu diesem Zeitpunkt die Taufe mit dem Heiligen Geist noch nicht empfangen haben. Das geschah erst zu Pfingsten. Deswegen sagt Jesus, wenn er bei euch ist, wird er immer bei euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Amen. Im Obersaal sprach Jesus auch über die Entrückung. Preist Gott. Er sagte, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wie ist er vorausgegangen? Körperlich oder geistlich? Körperlich. Ich gehe. Er hat uns körperlich verlassen. Ich gehe und bereite die Stätte für euch. Und wenn ich sie bereitet habe, so komme ich wieder. Wie? Ebenfalls körperlich. Und ich werde euch zu mir nehmen. Hier geht es nicht um sein zweites Kommen, sondern um die Entrückung. Wenn er zum zweiten Mal kommt, wird er über die Erde urteilen. Und dann kommt er mit seinen Leuten. Aber hier kommt er in der Entrückung und holt seine Leute zu sich. Mehr darüber im Mittwochsgottesdienst, wenn ich über die Entrückung predige. Sie ist eine gesegnete Hoffnung. Die Entrückung ist keine Botschaft ohne praktischen Nutzen. Ich habe vor ein paar Tagen am Mittwochsgottesdienst darüber gesprochen, wie die Entrückung Gläubige rein macht. Pastoren und Leiter, die nicht über die Entrückung predigen, über diese gesegnete Hoffnung, rauben den Menschen diese reinmachende Hoffnung. Sie ist absolut praktisch, denn die Entrückung bringt uns dazu, alles im Leben so zu bewerten, wie Gott es sich von uns wünscht. Jesus sprach also in dem oberen Raum über die Entrückung. Und er sprach dort auch über ein neues Gebet. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen wird. Bittet im Namen von Jesus. Was heißt das? Wenn wir im Namen von Jesus bitten, ist es, als würde Jesus beten. Wenn wir sagen, im Namen von Jesus, ist das nicht einfach etwas, das wir an unser Gebet anhängen. Nein, es bedeutet, als die Person und in Stellvertretung von Jesus. So wie Jesus angenommen ist, so bist auch du angenommen, wenn du betest. So wie der Vater Wohlgefallen an Jesus hat und wie Jesus die Gunst Gottes besitzt, so gilt das auch für dich, wenn du betest. Wenn du also im Namen von Jesus sagst, musst du das so sehen, als würde Jesus beten. Wer von euch weiß, dass der Vater alles erhört, was Jesus bittet? Preist den Herrn. Wer von euch weiß, dass er den Heiligen Geist hat? Winkt einfach mit der Hand. Okay, etwa 10 von euch. Von 30.000 sind es etwa 10. Noch einmal. Wer von euch weiß, dass er den Heiligen Geist hat? Wenn du noch nicht gerettet bist, wirst du es am Ende dieses Gottesdienstes sein. Und dann wird der Heilige Geist auch in dir wohnen. Vergiss nicht, er ist nicht da, um an dir herumzunörgeln. Er ist als Freund da, als Tröster, als Parakletos. Jemand, der bei einem ist, um zu helfen. Und er ist in uns. Im Alten Testament kam und ging der Heilige Geist. Er kam über Simson, um bestimmte Taten zu vollbringen. Simson zerriss einen Löwen. Ich glaube nicht, dass Simson ein besonders muskulöser Typ war, sonst wäre Gott dadurch nicht geehrt worden. Als dann der Heilige Geist über ihn kam und er den Löwen zerriss, bekam Gott die Ehre. Aber damals kam der Heilige Geist und ging wieder. Er kam über Gideon und verließ ihn wieder. Er kam über David und verließ ihn wieder. Deswegen sagte David, nachdem er gesündigt hatte, »Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir.« Er konnte das damals beten, aber wenn wir das heute tun, ist das nichts weiter als geistliche Unwissenheit. Der Heilige Geist wird uns nie verlassen, deswegen kann er betrübt werden. Versteht ihr? Er ist bei uns. Er ist da, um uns den Ausweg zu zeigen. Wenn wir sündigen, weiß er, dass wir nicht dazu geschaffen worden sind. Wir sind für ein besseres Schicksal als das geschaffen. Er ist traurig, weil er uns liebt. Uns kann nur jemand betrüben, den wir lieben. Eine Person, die wir nicht lieben, kann uns nicht betrüben. Wusstet ihr, dass in der Bibel steht, dass der Heilige Geist uns liebt? Dass es im Neuen Testament den Ausdruck »die Liebe des Geistes« gibt? Der Heilige Geist ist nicht nur bei uns, er liebt uns auch. So wie Jesus uns liebt, so liebt uns auch der Heilige Geist. Amen. Und wusstet ihr, dass der Heilige Geist im Römerbrief, der Magna Carta des Christentums, in den ersten vier Kapiteln gar nicht erwähnt wird? Ja, in der Einleitung wird er ganz kurz erwähnt, aber nur in der Einleitung. In den ersten vier Kapiteln der Magna Carta des Christentums, also dem Römerbrief, wird nicht von ihm gesprochen. Warum? Er wird zum ersten Mal in Römer 5, Vers 5 erwähnt, und zwar so. Dort steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. In dem Moment, in dem wir den Heiligen Geist erblicken, lässt er uns also sofort wissen, dass Gott uns liebt. Es kommt nicht häufig vor, dass wir das hören, dass der Heilige Geist uns wissen lässt, dass Gott uns liebt. Aber dort wird der Heilige Geist zum allerersten Mal erwähnt, in Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Warum wird der Heilige Geist nicht in den ersten vier Kapiteln erwähnt? Hört gut zu. Weil Gott nicht will, dass wir das Werk von Christus für uns mit dem Werk des Heiligen Geistes in uns verwechseln. Lasst mich das erklären. Oft blicken Gläubige in ihr Inneres. Fühle ich mich gerettet? Bin ich gerettet? Man sagt doch, dass man gerettet ist, wenn man Jesus annimmt, aber ich fühle mich nicht gerettet. Ich fühle mich verloren, ich fühle mich leer. Was passiert da? Sie wissen nicht, was Jesus am Kreuz für sie getan hat. Sie blicken nach innen, obwohl sie nach außen blicken sollten. Gott will nicht, dass wir auf unser Inneres schauen. Gott will, dass wir uns auf Jesus konzentrieren. Deswegen geht es in den ersten vier Kapiteln des Römerbriefes nur um das Werk Christi am Kreuz, nur darum, durch Glauben gerechtfertigt zu werden. Es geht um das Blut von Jesus, das vergossen worden ist. Gott möchte, dass unsere Augen von uns selbst befreit und auf Jesus gerichtet werden, nach außen statt nach innen. Verwechseln wir also nicht das Werk Christi für uns mit dem Werk des Geistes in uns. Solange wir nicht fest im Werk Christi für uns verankert sind, sind wir noch nicht bereit, etwas über das Werk des Geistes in uns zu hören. Viele Christen, die in charismatischen Kreisen zum Glauben kommen, wollen sofort anfangen, den Heiligen Geist zu spüren. Der Heilige Geist ist doch in mir, aber warum fühle ich mich dann verloren? Ich fühle mich leer. Wie kann dann der Heilige Geist bei mir sein? Weil sie nicht im Werk Christi für uns verwurzelt sind, wie in den ersten vier Kapiteln des Römerbriefs beschrieben. Gott will, dass wir das nicht verwechseln. Deswegen lässt Gott den Heiligen Geist im richtigen Moment erscheinen, um uns wissen zu lassen, dass wir das Werk des Geistes in uns erst würdigen können, wenn wir das Werk Christi für uns verstanden haben. Also hör auf, nach innen zu blicken. Ich will euch etwas fragen. Ist Jesus am Kreuz gestorben? Ja. Hat er sein Blut vergossen? Ja. Warum hat er das Blut vergossen? Für sich selbst? Nein, denn er hat keine Sünden begangen. Warum wurde das Blut also vergossen? Weil es ohne Blutvergießen keine Vergebung der Sünden gibt für dich und mich. Als Gott den Kindern Israels befahl, das Blut auf die Pfosten ihrer Türen zu streichen, als der Todesengel vorbeiging, was sagte er da zu ihnen? Wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen. Er sagte nicht, wenn ihr das Blut seht. Es geht nicht darum, dass wir das Blut schätzen. Es geht nicht darum, dass wir verstehen, worum es bei dem Blut geht. Es geht nicht einmal darum, dass wir an das Blut glauben. Es geht darum, dass Gott das Blut sieht. Gott ist derjenige, der das Blut sehen muss. Hat Gott das Blut gesehen, das Jesus für dich und mich vergossen hat? Ja. Und nun sagt Gott, wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen. Ich werde den Todesengel an dir vorübergehen lassen. Ich werde nicht zulassen, dass der Zerstörer dein Haus betritt, wenn ich das Blut sehe. Nicht, wenn ihr das Blut seht. Und wenn ich weiß, dass das Gericht an mir und meiner Familie vorübergeht, wenn Gott das Blut sieht. Wenn ich weiß, dass Gott das Blut sieht, nicht wenn ich das Blut sehe. Wenn ich weiß, dass Gott das Blut sieht, das bezeichnet Gott als Glauben an das Blut von Jesus. Könnt ihr mir alle folgen? Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Denn der Heilige Geist gibt auf zwei Arten Zeugnis. Wir erleben, dass der Heilige Geist durch uns Zeugnis gibt und dass er uns Zeugnis gibt. In Hebräer 10 lesen wir, das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Er bezeugt es uns. Er gibt uns gegenüber Zeugnis, von außen. Das ist wie bei einem Gerichtsprozess. Dort wird ein Zeuge aufgerufen. Und was tut er? Der Staatsanwalt oder der Verteidiger stellen ihm Fragen. Und der Zeuge darf nicht sagen, ich glaube. Er steht nicht dort, um zu sagen, ich glaube, es könnte sein, ich schätze mal, vielleicht. Nein, haben Sie es gesehen oder nicht? Ja, ich habe es gesehen. Dafür ist er da. Der Heilige Geist bezeugt es uns, nachdem er gesagt hat, das ist der Bund, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben. Das ist sehr wichtig. Dann sagt er, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Was bezeugt uns also der Heilige Geist? Was bezeugt er uns, nicht durch uns? Er bezeugt wie in einem himmlischen Gerichtssaal, dass Gott unserer Sünden nicht mehr gedenkt. Was für ein gesegneter Zeuge. Ich sage euch, ob wir uns an einem Tag sehr geistlich fühlen und an einem anderen Tag gar nicht, ändert nichts an diesem Zeugnis. Ob wir fromme Christen sind oder fleischlich, ändert nichts an diesem Zeugnis. Ob wir gute oder schlechte Menschen sind, wenn wir von Neuem geboren sind, ändert das nichts an diesem Zeugnis. Dass Gott unserer Sünden und Gesetzlosigkeiten in der Mehrzahl nicht mehr gedenken wird. Denn der Heilige Geist ist ein Zeuge dessen, was am Kreuz auf Golgatha geschah. Gott der Vater war da, Gott der Sohn war da und hing am Kreuz. Und Gott der Heilige Geist war da. Und der Heilige Geist hat mit angesehen, wie Gott all deine und meine Sünden nahm, jede einzelne von Kindheit und Jugend an, und sie auf Jesus legte. Jede einzelne Sünde von der Jugend bis ins Erwachsenenalter wurde auf Jesus gelegt. Keine einzige entging Gottes Augen. Alle wurden auf Jesus am Kreuz gelegt. Und der Heilige Geist wurde Zeuge davon. Jede Sünde von der Jugend an bis ins hohe Alter hat Gott gesehen. Auch wenn du gerade im mittleren Alter bist, Gott hat sie alle gesehen. Er hat sie alle auf Jesus gelegt und der Heilige Geist ist Zeuge davon geworden. Christus wurde an deiner Stelle für deine Sünden bestraft. Er, der keine Sünde kannte, wurde an deiner Stelle bestraft. Christus wurde verflucht, damit der Segen Abrahams auf uns kommen kann. Christus wurde verworfen, damit wir angenommen werden können. Und der Heilige Geist ist davon Zeuge. Was tut der Heilige Geist also? Deswegen sagt uns der Heilige Geist heute, dass Gott unserer Sünden rechtmäßig nicht mehr gedenkt. Seht ihr das nicht mehr? Was bedeutet nicht mehr? Es gab eine Zeit, in der Gott all deiner Sünden von deiner Kindheit bis ins hohe Alter gedacht hat. Gott erinnert sich an jede einzelne Sünde und er richtet über alle. Es gab eine Zeit, in der Gott an sie dachte. Er ignoriert keine Übertretung. Er kann sie nicht ignorieren. Aber was er nicht ignorieren kann, kann er vergeben. Genau das hat er am Kreuz getan. Und der Heilige Geist ist Zeuge davon. Das bezeugt uns also der Heilige Geist. Er legt uns gegenüber Zeugnis ab. Er sagt uns, dass Gott uns im neuen Bund seine neuen Gesetze, Regeln und Wünsche ins Herz legen wird. Und nachdem er all das gesagt hat, fügt er hinzu, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. No more. Wie oft wird darüber gepredigt? Und doch ist es die gesegnete Wahrheit. Nicht damit wir darüber reden, sondern damit wir es glauben. Glaub es. Das ist das eine Zeugnis, das der Heilige Geist uns gegenüber bezeugt. Aber Pastor Prince, ich fühle mich nicht so, als wären meine Sünden vergeben. Das sind deine Gefühle. Es geht aber nicht um dein Zeugnis. Nicht du wirst vor dem himmlischen Gericht aufgerufen. Derjenige, der als Zeuge vor Gericht steht, ist der Heilige Geist und der bezeugt, deiner Sünden gedenkt Gott nicht mehr. Und das sagt er rechtmäßig. Er hat damit Recht. Uns bleibt nur noch, es anzunehmen und zu glauben. Und wenn du es glaubst, bekommst du vollkommenen Frieden. Denn wenn das Werk von Christus unabhängig von mir vollbracht wurde, dann kann es von mir auch nicht rückgängig gemacht werden. Wenn Christus das Werk getan hat, durch das wir versöhnt und gerettet werden, dann kann ich es nicht rückgängig machen. Wenn wir glauben, dass wir etwas dazu beitragen müssten, dann könnten wir auch etwas daran ändern. Selbst wenn wir glauben, dass unsere Verantwortung nur so winzig ist wie ein Haar, kehren wir schon wieder zu uns selbst zurück. Aber es kommt alles von Christus. Das ist also das erste Zeugnis, das wir verstehen müssen. Das Werk von Christus. Der Heilige Geist bezeugt dieses Werk. Jetzt lasst uns mal darüber sprechen, was der Heilige Geist in uns tut. Dabei geht es um die Leitung durch den Heiligen Geist. Aber zuerst müssen wir all das andere verstehen. Wir dürfen nicht das Werk Christi für uns um das es in den ersten vier Kapiteln geht, mit dem Werk des Geistes in uns verwechseln. Gut, kommen wir zu dem, was der Geist in uns tut. Pastor, wie merke ich, ob der Geist Gottes mich führt? Der Heilige Geist hat dich schon geführt. Du bist heute hier, weil er dich hierher geführt hat. Vielleicht denkst du, ich hatte einfach Lust, heute zum Gottesdienst zu gehen. Nein, der Geist Gottes hat dich geführt. Viele denken, wir müssten erst lernen, wie Gott uns führt und dass wir nur dann geführt werden. Nein, viele von uns werden geführt. Wir werden schon allein dahin geführt, dass wir an Jesus glauben. Amen. Also, auf geht's. In Römer 8 steht, hört gut zu, das ist sehr wichtig, über das Leben durch den Geist. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist, die Betonung liegt auf durch den Geist, die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Gott möchte also, dass wir durch den Geist leben. Warum? Weil Gott weiß, wie unser Körper geschaffen ist. Aber oft lassen wir uns von den Bedürfnissen unseres Körpers bestimmen. Unser Körper will von allem Möglichen abhängig sein und er will alles Mögliche tun, das falsch ist. Und oft führen diese Dinge zum Tod. Wir müssen also die Taten des Leibes töten. Wie töten wir die Taten des Leibes? Nicht durch Willenskraft. Nicht dadurch, dass wir die Zähne zusammenbeißen und sagen, okay, ich gebe mir Mühe. Nein, der Herr hilft uns vielmehr, die Taten des Leibes durch den Geist zu töten, indem wir durch den Geist geleitet werden. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wenn wir vom Geist Gottes geleitet werden, tun wir nicht die Taten des Leibes. Damit sind sündige Taten gemeint. Gott befahl König Saul, dem ersten König Israels, die Amalekiter zu vernichten. Doch er gehorchte nicht. Er ließ den König am Leben und behielt den besten Teil der Herden. Er wollte sich vor dem König der Amalekiter brüsten. Aber wisst ihr was? Viele Jahre später fiel Saul auf dem Berg Gilboa. Ich bin selbst mit meinen Pastoren auf dem Berg Gilboa gewesen. Und es waren zwar die Philister, mit denen Israel damals Krieg führte, aber wisst ihr, wer den König tötete? Es war ein Amalekiter. Weil Saul sich weigerte, die Amalekiter zu töten, wurde er von einem Amalekiter getötet. Wenn du die Taten des Leibes nicht tötest, werden sie dich töten. Manche Menschen werden buchstäblich von ihren Abhängigkeiten in den Tod getrieben. Vielleicht denkt ihr jetzt an Drogenabhängigkeit und solche Dinge. Aber auch eine Abhängigkeit von Essen kann dich ins Grab bringen, wenn du nicht aufpasst. Oh, Pastor Prince, warum haben Sie das gesagt? Bis jetzt war doch alles gut. Nein, ich will dir etwas sagen. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz, wie wir in Galater 5, Vers 18 lesen. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Hier steht zwar der bestimmte Artikel, dem Gesetz. Und mit dem Gesetz meint die Bibel normalerweise die 10 Gebote, das Gesetz Gottes, die Gesetze von Mose. Aber ohne den bestimmten Artikel kann jedes Gesetz gemeint sein. Mit anderen Worten, jedes Dogma, an dem wir festhalten. Im Original steht hier kein bestimmter Artikel. Wenn ihr vom Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetzen. Wisst ihr, wie viele Menschen unter Gesetzen stehen? Bestimmte Dinge immer richtig machen. Wenn nicht, gibt es in der Familie einen riesigen Streit. Es muss auf bestimmte Weise gemacht werden. Sie sind gesetzlich und können es nicht ändern. Sie müssen das Haus mit dem richtigen Fuß zuerst verlassen oder etwas Ähnliches. So etwas quält Menschen, aber sie denken, das sei normal. Sie betrachten es nicht als Gefangenschaft. Der Heilige Geist dagegen ist flexibel. Er ist spontan. Natürlich wird der Heilige Geist dich nie dazu bringen, dich von deiner Frau scheiden zu lassen. Aber wenn er dich leitet, stehst du unter keinem Gesetz. Was bedeutet das? In Bezug auf Ehebruch sagt das Gesetz, du sollst nicht die Ehe brechen. Aber wenn du dich vom Heiligen Geist leiten lässt, wird dich der Heilige Geist dazu bringen, dass du deine Frau oder deinen Mann wirklich liebst. Lass mich das erklären. Wenn du nur mit dem Kopf dem Gesetz gehorchst, dann hast du vielleicht irgendwo gelesen, dass man einer Frau Blumen schenken soll, wenn sie traurig ist. Also sagst du dir, gut, dann kaufe ich ein paar Blumen und schenke sie meiner Frau. Und das ist ja nett, nicht wahr? Aber es kommt nicht vom Geist. Der Geist Gottes würde dir vielleicht sagen, dass du Zeit mit ihr verbringen und ihr zuhören sollst. Aber du schenkst ihr Blumen und dann wird sie noch wütender. Und du fragst dich, was mit der Frau nicht stimmt. Wir können also sogar etwas Gutes tun, das aber nicht vom Heiligen Geist kommt. Und dann wird man nicht vom Heiligen Geist geleitet. Ernährung ist auch ein Bereich, in dem wir das oft beobachten. Es gibt so viele Ernährungsformen und so viele Bücher dazu. Die einen sagen, dass man zum Beispiel keinen Weizen essen soll. Die anderen, dass man Weizen essen soll. Die einen sagen, dass man kein Fett anrühren soll, weil alle Fette schädlich sind. Andere sagen, dass manche Fette gut sind. Die einen sagen dies, die anderen das. Die einen sagen nur Gemüse, die anderen kein Gemüse. Es gibt sogar welche, die einem sagen, wie man sich der Blutgruppe entsprechend ernährt. Meine Güte. Bananen sind nicht gesund. Du darfst Fleisch essen. Aber der Arzt hier und diese Ernährungsregeln sagen, dass zu viel Fleisch nicht gesund ist. Aber mit deinem Körpertyp und deiner Blutgruppe brauchst du Fleisch. Das bringt einen ganz durcheinander. Und deswegen funktionieren auch all diese Diäten nicht. Vielleicht funktionieren sie eine Zeit lang und während man seine Diät macht, fühlt man sich besser als seine Freunde, die sich nicht daran halten. Man sagt ihnen natürlich nicht, dass man sich wie etwas Besonderes fühlt. Aber das bewirkt das Gesetz. Es macht uns selbstgerecht. Und es geht dir gut, du siehst gut aus und fühlst dich wohl, alles ist gut. Alles in Ordnung, Pastor Prince, ich mache so gern Diät. Aber hör mich zuerst einmal an, das ist alles, was die Welt zu bieten hat. Solange du dich an die Diät hältst, ist alles gut, aber dann hörst du damit auf und fängst an, normal zu essen. Zuerst isst du ordentlich, weil du nicht verderben willst, was du in all den Wochen erreicht hast. Also ernährst du dich gut. Aber auf einmal ist es, als würde dein Körper jedes kleine bisschen einspeichern, das du isst. Dein Körper speichert jede einzelne Kalorie und jedes Gramm Fett. Denn er sagt sich, weißt du noch, wie wir vor ein paar Wochen gehungert haben? Was du Diät nennst, ist für deinen Körper also Hunger. Und nun, da er endlich wieder Essen bekommt, speichert er alles ein, was er kann. Der Mensch isst also weniger, aber er wird immer dicker. Und er weiß nicht, warum. Aber ich sage dir etwas, deswegen schreibt man Diät auch hinten mit einem T, das aussieht wie ein Kreuz. Versteht ihr? Wenn du dich vom Geist leiten lässt, stehst du nicht unter einem Gesetz. Und ich meine damit nicht das mosaische Gesetz. Es kann das Gesetz deiner Mutter sein oder das deiner Großmutter. Vielleicht hat deine Großmutter immer etwas Bestimmtes zu dir gesagt, als du klein warst. Jetzt ist sie schon bei Jesus, sie lebt nicht mehr, aber ihre Stimme lebt noch in dir. Und du bist zwar ein 41-jähriger Mann, aber wenn du dein Nasi Biryani oder deinen Reis oder irgendetwas anderes isst und satt bist, aber noch viel übrig ist und du den Rest wegtun willst, hörst du ihre Stimme. Das Gesetz ist in deinem Kopf und es sagt, Essen wird nicht weggeworfen. Essen verschwenden ist eine Sünde. Und so ziehst du den Teller wieder heran, atmest einmal tief durch und isst alles auf. Du fühlst dich dazu verpflichtet, alles aufzuessen. Oder du kaufst einen Riegel Schokolade, weil du gerade Lust auf Schokolade hast. Aber das Gesetz sagt, keine Schokolade, Schokolade ist böse. Aber du hast Appetit auf Schokolade und deswegen kaufst du sie. Aber nun fühlst du dich schuldig, weil du die Schokolade gekauft hast. Also isst du sie. Und währenddessen denkst du darüber nach, ob du sie wegwerfen sollst. Aber dann hörst du die Stimme in deinem Kopf. Und was sagt das Gesetz? Essen wird nicht weggeworfen. Du hast es schon gekauft, also verschwende es nicht. Iss alles auf. Und so versuchst du, das Beste daraus zu machen und sagst dir, beim nächsten Mal mache ich das nicht mehr. Aber natürlich wirst du es wieder tun. Also hört zu, Freunde. All das funktioniert nicht, weil es an ein Gesetz gebunden ist. Gott sagt, lasst euch vom Geist führen. Wenn dir danach ist, Schokolade zu essen, iss sie. Und wenn du satt bist, legst du den Rest in den Kühlschrank oder wirfst es weg. Das ist in Ordnung. Aber du sagst, Verschwendung ist Sünde. Weißt du, was ich sage? Gehorche dem Geist. Er wird es dir sagen. In jedem Aspekt des Lebens wird er es dir sagen. Zum Beispiel bei der Kindererziehung. Wenn man nur nach dem Gesetz geht, sagt das Gesetz zum Beispiel, dass man ein Kind strafen muss, wenn es sich gegen einen auflehnt. Aber vielleicht weiß der Geist, dass das Kind sich gar nicht auflehnt, sondern müde ist. Es muss schlafen. Es ist nur weinerlich, weil es müde ist. Und dann spürst du, wie dich etwas zurückhält, wenn du dein Kind strafen willst. Gehorche dem Geist. Auf der anderen Seite gibt es Momente, in denen es einen herausfordert. Man liebt sein Kind, es ist eine seelische Liebe. Man liebt sein Kind, aber es fordert einen heraus. Es stellt die Autorität der Eltern in Frage. Und wenn du nicht bald einen rebellischen Teenager vor dir haben willst, dann musst du darauf reagieren und das unterbinden. Setze deinem Kind Grenzen, ohne es zu verletzen. Du musst Grenzen setzen. Aber verletze es nicht, dann wird aus dem Kind ein wunderbares Kind werden. Und es wird die Wege des Herrn gehen, wenn es groß wird. Und nicht rebellieren. Der Geist leitet dich. Der Geist weiß, wann und wie du deiner Frau Liebe zeigen kannst. Es sind nicht immer Blumenmänner. Was soll ich ihr dann schenken? Letztes Mal hieß es einen Staubsauger, das war auch falsch. Jetzt sind Blumen falsch. Ja, manchmal sagt einem der Geist Gottes etwas ganz Einfaches. Zum Beispiel, wenn man immer derjenige ist, der das letzte Wort haben muss. Wenn man mit Leuten redet, glaubt man, man sei besonders witzig oder schlau, wenn man in einem Gespräch immer das letzte Wort hat. Die Leute um einen herum finden das nicht. Sie finden es nicht besonders toll, dass du immer das letzte Wort haben musst. Das zeigt dir der Geist Gottes vielleicht. Und sobald du damit aufhörst, kehrt Ruhe ein. Dann kehrt Frieden ein, auch in deiner Beziehung. So führt der Heilige Geist. Männer, wenn wir das schaffen, dann können unsere Frauen sagen, weißt du, du machst immer dies und das. Und das ist ein Vorwurf, nicht wahr? Und du weißt, dass es stimmt. Aber du sagst einfach, ja, du hast recht. Und dann herrscht Frieden. Sie ist friedlich, du bist friedlich, alle rundherum sind friedlich. Selbst deine Teenager merken, was passiert ist und sagen, dass das für dich ungewöhnlich ist. Vielleicht musst du deine Frau vom Boden kratzen und aus ihrer Ohnmacht holen, weil sie es nicht gewohnt ist, dass du so reagierst. Was auch passieren mag, es wird Frieden herrschen. Aber meistens wehren wir uns, nicht wahr? Wir streiten. Und manchmal streiten wir und haben das Gefühl, einfach nicht aufhören zu können. Ganz gleich, worum es gehen mag. Auch in einem Gespräch mit einem Kollegen oder um ein Glaubensthema. Du hast das Gefühl, einfach streiten zu müssen. Und ja, es gibt Situationen, in denen du deinen Standpunkt verteidigen musst. Und je mehr du darüber sprichst, desto mehr spürst du die Berufung dazu. Aber es gibt auch Momente, in denen du beim Reden merkst, wie der Ärger aufsteigt. Dann hör auf. Aber Pastor Prinz, ich glaube, dass Gott uns sagt, dass wir predigen sollen, unseren Freunden das Wort verkünden, ganz egal wann. Nein, Freund, falsch verstanden. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns eher durch ein rotes Licht als durch ein grünes Licht führt. Wir alle haben schon gehört, dass uns der Heilige Geist durch Frieden führt. Hier steht, dass Jesus sagt, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Alles bedeutet nicht nur geistliche Dinge, sondern auch alles, was die Kindererziehung betrifft oder unsere Ehe oder unsere Arbeit. Alles heißt alles, schränken wir es nicht ein. Er wird uns alles lehren. Amen. Und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Viele von euch haben schon erlebt, dass der Heilige Geist euch geführt und auf einmal an etwas aus der Bibel erinnert hat oder an etwas, das Pastor Prinz gepredigt hat. Er erinnert uns daran, nicht wahr? Das haben viele von euch schon erlebt. Vielleicht weißt du es nicht, aber das ist der Heilige Geist in dir. Aber auf welche Weise arbeitet der Heilige Geist? Nächster Vers. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt. Auch die Welt gibt eine Art Frieden, einen vorübergehenden Frieden. Man geht in ein Wellnessbad oder macht Beruhigungsübungen. Ich habe nichts dagegen. Aber sie geben einem nicht den Frieden, den Jesus uns gibt. Jesus gibt uns einen Frieden, den uns die Welt nicht geben kann. Die Welt kann uns den Frieden nur so lange geben, wie wir in einer bestimmten Situation sind. Aber das ist nur äußerlich. Es endet, sobald wir die Situation verlassen. Aber Jesus gibt uns einen inneren Frieden, der bleibt. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Wir sehen hier also den Zusammenhang. Der Heilige Geist lehrt uns durch Frieden. Der Heilige Geist erinnert uns durch Frieden. Frieden sollte also unser normaler Zustand sein. Frieden sollte unsere Standardeinstellung sein. Es gibt eine Lehre, die sagt, wenn wir den Frieden hier spüren, dann gehen wir in diese Richtung. Wenn wir den Frieden dort spüren, gehen wir in diese Richtung. Das Problem ist, was hat man dann gespürt, bevor man den Frieden gespürt hat? Was war vorher? Man war unruhig. Man war ängstlich. Und wenn man dann den Frieden spürt, dann folgt man ihm. Nein, ich glaube, dass die normale Standardeinstellung eines Christen, sein Arbeitsmodus, sein geistlicher und natürlicher Zustand, ein Zustand des Friedens ist. Wir sollten immer Frieden haben. Und damit meine ich nicht einen Frieden, den man gefühlsmäßig spürt, sondern einen Frieden, der auf etwas Sichererem basiert als auf Gefühlen. Er ruht auf dem unerschütterlichen Wort des lebendigen Gottes. Ich stehe auf dem Wort Gottes. Vielleicht wanke ich, wenn ich auf dem Felsen stehe, aber der Felsen unter mir wankt nie. Er wankt nie. Ich ruhe also auf dem Felsen. Das ist unser Friede. Und es ist so, Freunde. Ich glaube, dass wir in unserer natürlichen Umgebung, unserer Standardeinstellung, grünes Licht haben. Aber wenn wir einen falschen Schritt gehen oder etwas Falsches unterschreiben oder tun wollen oder planen, dann wird auf einmal unser Friede gestört und wir werden unruhig. Und dann sollten wir aufhören. Das ist der Geist Gottes, der uns führt. Seid ihr noch dabei? Der Teufel treibt an, der Teufel bedrängt. Manchmal sagen Leute über das Sprachengebet, Pastor, ich habe Gott um die Taufe mit dem Heiligen Geist gebeten und ich habe darauf gewartet, dass der Heilige Geist meine Zunge steuert. Aber das hat er nicht getan. Nein, der Heilige Geist ergreift nicht Besitz von uns, wie es ein böser Geist tut. Er möchte mit uns zusammenarbeiten, dass wir uns von ihm leiten lassen. Mit anderen Worten, du musst sprechen, aber Gott leitet es an. Du musst deinen Mund aufmachen, aber die Sprache kommt vom Himmel. Hört ihr, Leute? Er wird nicht deine Zunge steuern. Gott ergreift nicht von dir Besitz wie böse Geister. Dort spricht man auch von Besessenheit, nicht wahr? Und dann tun sie seltsame Dinge. Ich habe das erlebt. Pastor Henry und ich hatten vor Jahren mit einer Frau zu tun, die von Dämonen besessen war. Es war eine Frau, aber auf einmal kam eine männliche Stimme aus ihrem Mund und sagte zu uns, ich will ihren Verstand. Und ich sagte, bete du für sie. Ich bete dort hinten. Ich bin also geflohen. Ich kroch unter ein Klavier oder einen Tisch, ich habe vergessen, was es war, und betete, Gott, zeig mir, was ich tun soll, zeig mir, was ich tun soll. Sie wurde übrigens am Ende frei. Ich ging dann zurück und wir beteten für sie. Und als der Dämon sie verließ, Pastor Henry kann es bestätigen, als der Dämon sie verließ, roch der ganze Raum auf einmal, als hätte sich gerade ein Müllauto entladen. So roch es, als der böse Geist die Frau verließ. Manchmal passieren solche Dinge. Erwarte nicht, dass es immer passiert. Manchmal nimmt man sogar einen Duft wahr, wenn der Heilige Geist gerade wirkt. Wie bei Jesus. Jeder seiner Gedanken, jedes seiner Worte, jede seiner Taten sind nach 3. Mose 2 wie Weihrauch für den Vater. Habt ihr schon mal Weihrauch gerochen? Das ist ein Bild für den Wohlgeruch, der Jesus für Gott ist. Wir sind für Gott also ein wohlriechender Duft von Christus. Hast du gewusst, dass Gott ein neues Parfum riecht, wenn du im Gebet zu Gott kommst? Wir sind für Gott ein wohlriechender Duft von Christus. Wir sind im Duft von Christus angenommen. Und Gott riecht das wie damals Isaak bei Jakob. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Er roch den Duft und sagte, es sei wie der Geruch der Felder, die Gott gesegnet hat. Nicht wahr? Und Isaak segnete Jakob, weil er glaubte, es sei Esau. Gott, der Vater, riecht also den Wohlgeruch von Christus und schenkt dir seinen ganzen Segen. Denn du bist für Gott ein wohlriechender Duft. Der Heilige Geist wird dich nie bedrängen. Er führt dich. Du wirst vielleicht spüren, wie deine Zunge ein bisschen dicker wird oder so. Sprich einfach, sprich es aus. Der Heilige Geist wird dich nie bedrängen, nie zwingen und nie von dir Besitz ergreifen oder deine Persönlichkeit ersetzen. Nein, er arbeitet mit deiner Persönlichkeit. Ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt gerade durch mich spricht. Aber er ignoriert dabei nicht meine Persönlichkeit, die anders ist als die von Pastor Mark, Gott sei Dank. Sie ist auch anders als die von Joel. Sie ist anders als die der anderen Pastoren. Alle sind auf ihre einzigartige Weise vom Heiligen Geist berufen. Aber Gott übergeht nie unsere Persönlichkeit. Matthäus schreibt anders als Markus, obwohl sie von den gleichen Dingen berichten. Markus schreibt anders als Lukas und Lukas anders als Paulus und Johannes. Gott, der Heilige Geist, nutzt also unsere Persönlichkeit. Deswegen hat er uns alle einzigartig geschaffen und er wird nie deine Persönlichkeit übergehen. Du musst nicht wie ich sein und öffentlich für Menschen beten, aber ich glaube auch, dass nicht nur Pastoren dazu berufen sind, für Kranke zu beten. Wenn du mit einem Kollegen unterwegs bist und auf einmal ein rotes Licht spürst, wenn du Krankheit oder etwas Ähnliches wahrnimmst, selbst wenn die andere Person gesund wirkt, dann frag nach, alles in Ordnung bei dir? Und dann sagt der andere Nein und fängt an zu weinen. Das ist der richtige Moment. Wenn der Heilige Geist dir das zeigt, dann möchte er die Person heilen. Dann kannst du fragen, kann ich für dich beten? Das ist das echte, übernatürliche Leben eines Christen, so wie es die frühen Christen gelebt haben. Das ist nicht nur etwas für eine besondere Elite. Nein, nein, nirgends steht, dass diese Gaben nur von besonders Frommen genutzt werden können. Oder von Pastoren. Nein, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Jeder, der glaubt, kann diese Gaben nutzen. Amen. Lass dich also einfach vom Geist leiten. Vielleicht spürst du ja auch den Drang, jemandem etwas Ermutigendes zu schreiben. Dann ist das ein prophetisches Wort. Und glaub nicht, dass du allein bist. Gott ist mit dir. Wie ich vor ein paar Wochen gesagt habe, der Heilige Geist ist da. Er ist der unbegrenzte Jesus. Als Jesus auf der Erde war, war er an Zeit und Raum gebunden. Aber jetzt ist er unbeschränkt. Ich sende euch einen anderen Beistand, einen wie mich, einen anderen Helfer. Wenn dein Herz unruhig und schwer ist, traurig und du von Sorgen und Ängsten niedergedrückt wirst, vielleicht wegen einem Kind, vielleicht wegen einer Krankheit oder etwas anderem, dann geh mit Jesus spazieren. Ich gehe gern spazieren. Laufen ist mein Ding. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, bin ich an der frischen Luft und fühle mich frei. Aber du kannst das auch in deinem Büro oder deinem Schlafzimmer tun. Geh zu ihm und sag, Herr, ich weiß mit meinem Sohn nicht mehr weiter. Ich bin frustriert. Oder, Herr, Ich mache mir Sorgen. Herr Jesus, ich habe schon lange diese Symptome. Ich mache mir Sorgen. Ich habe Angst. Oder, Herr Jesus, ich fühle mich so kalt und ich weiß nicht warum. Ich habe gar keine Lust, mit dir zu reden. Verstehst du? Ich habe gar keine Lust, mit dir zu reden. Ich habe das Gefühl, als wärst du ganz weit weg. Sag ihm das, sag ihm alles. Aber Pastor Prince, weißt du nicht, dass man bekommt, was man sagt? Freund, es gibt den richtigen Moment für ein positives Bekenntnis des Glaubens. Aber der kommt erst, nachdem wir alles zu Jesus gebracht haben. Du hast hier den Glauben wieder zu einem Gesetz gemacht. Und deswegen erlebst du auch keine Erfolge. Es gibt in einer Beziehung Zeiten, in denen eine Frau einfach ihr Herz ausschütten muss. Manchmal braucht sie nicht deinen Mund, sondern deine Schulter. Wie sage ich das am besten? Sie möchte nicht, dass du ihr einen Rat gibst, sondern dass du zuhörst. Ich für meinen Teil habe immer einen Rat und eine Lösung parat. Wenn Wendy etwas erzählt, sage ich, du musst dies und jenes tun. Aber später sehe ich, dass das nicht zu dem führt, was ich mir vorgestellt hatte. Ich hatte gedacht, sie würde zu mir kommen, damit ich sie an meiner Weisheit teilhaben lassen kann. Aber das führt weder zu Ruhe noch zu Frieden. Was sie braucht, ist ein Ohr, das zuhört. Und stattdessen erzähle ich ihr, dass sie dies oder jenes tun muss. Manchmal weiß der Geist Gottes das. Es gibt also auch bei Jesus Zeiten, in denen du einfach dein Herz ausschütten kannst. Und du musst dir keine Sorgen machen, ob es ein positives Bekennen deines Glaubens ist oder nicht. Schütte einfach dein Herz aus. Wenn du dir Sorgen machst, sag es ihm. Ich sag dir etwas, in der Gegenwart von Jesus ist noch nie jemand gestorben. Als Jesus auf der Erde war, hat er nie jemanden in seiner Gegenwart sterben lassen. Ich habe das erst vor kurzem erkannt, wie noch nie zuvor. Als Jesus gekreuzigt wurde, musste er zuerst sterben, bevor die anderen beiden sterben konnten. Solange er lebte, konnten die beiden Verbrecher nicht sterben. Weil er die Auferstehung und das Leben ist. Wenn du mit ihm sprichst, sprichst du also mit der Auferstehung und dem Leben, auch wenn du ihm von deinen Symptomen erzählst. Sag es ihm. Am Ende, und ich habe das selbst erlebt, wirst du nicht wissen warum, aber du wirst das Gefühl haben, dass dir etwas geschenkt worden ist. Eine Kraft, eine Gnade, obwohl du nicht einmal das Gebet des Glaubens gebetet hast. Du hast nur deine Probleme aufgezählt. Es gibt also Zeiten, in denen solche Gebete Raum haben, okay? Sag es Jesus. Bring es zu Jesus. Und du wirst den Trost des Heiligen Geistes spüren. Besonders Männer kennen das. Manchmal wissen wir nicht, wohin wir uns wenden sollen, wem wir etwas erzählen sollen. Wem erzählst du von deinen Problemen? Wir wollen es nicht unseren Frauen sagen, weil wir sie nicht belasten oder ihnen Angst machen wollen. Wir können es nicht unseren Kindern sagen, weil sie noch zu klein sind. Wohin wenden wir uns also? Manche Probleme sind auch so persönlich, dass wir sie nicht einmal einem guten Freund erzählen können. All diese toxischen Gefühle, Sorgen, Ängste, Stress, all das muss irgendwo hin. Und wenn es nicht abgeladen wird, speichert es der Körper. Dein Körper denkt vielleicht, dein Darm sei ein guter Ort dafür. Schließlich wandert all dein anderer Abfall auch dahin. Und so werden auch deine toxischen Gefühle in den Darm verschoben. Deswegen haben so viele Leute Probleme mit dem Darm. Sie haben Verdauungsprobleme, wenn sie Stress und Ängste und Sorgen haben. Alles wird dort abgeladen, weil sie es sonst nirgends rauslassen. Frauen dagegen, Männer, hört zu, Frauen, seid nicht böse auf mich, okay? Ich sage das nur im Allgemeinen, als Beobachtung. Frauen sind schneller aufgeregt und ängstlicher als Männer. Männer sind ruhiger. Im Allgemeinen, okay? Aber hört zu. Die Statistiken zeigen, dass Frauen länger leben als Männer. Warum? Weil sie das Telefon nehmen, wenn sie irgendein Problem haben und eine Freundin anrufen. Weißt du, was die und die gemacht hat? Und das ganze Gift kommt heraus. Und die Freundin auf der anderen Seite sagt, alles klar, lass es raus, lass das Gift raus. Wenn wir Männer dagegen ein negatives Gefühl oder schlechte Gedanken haben, schlucken wir es runter. Statistisch gesehen sterben Männer also früher. Sie wissen nicht, wo sie ihre ganzen negativen Gefühle abladen können, obwohl Männer in gewisser Weise ruhiger sind. Das sind Statistiken, okay? Frauen sind also viel mitteilsamer. Wisst ihr, was man früher machte, bevor es Smartphones gab und man wollte, dass sich eine Nachricht verbreitete? Man sagte es einer Frau. Dann würde es sich schon rumsprechen. Aber immerhin schütten sie einander ihr Herz aus, lassen ihre Gefühle raus. Sag es also Jesus. Wenn du Jesus dein Herz ausschüttest, muss dein Körper diese negativen Gefühle nirgendwo speichern. Bring sie einfach zum Herrn. Und je ehrlicher du bist, desto mehr wirst du seine Gegenwart spüren. Überlassen wir all die Verhaltensregeln dem Präsidenten und den wichtigen Leuten. Gott möchte, dass wir einfach seine Kinder sind. Deswegen steht in der Bibel in Römer 8, zurück zu Römer 8, Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wie werden wir also geleitet? Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Seht ihr? Mit dem Geist der Knechtschaft, dass wir uns fürchten müssten, ist hier die Furcht vor Gott gemeint. So war es bei den Juden im Alten Testament. Die Juden, die Kinder Israels, fürchteten Gott, und das führte zu einem Gefühl von Distanz. Es gibt eine richtige Furcht vor dem Herrn. Ich wiederhole, es gibt eine richtige Furcht vor dem Herrn, und die ist anbetend. Ab und zu benutze ich im Gespräch mit meinem himmlischen Vater immer noch die alten Formulierungen. Ich mag sie einfach. Das ist für mich eine Art von Respekt. Aber ich fürchte ihn nicht in einem Geist der Knechtschaft, in dem wir uns sklavisch fürchten müssten. Das ist eine Furcht, von der wir befreit worden sind. Gott bezeichnet das als Geist der Knechtschaft. Ihr habt nicht den alttestamentlichen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern den Geist der Sohnschaft. Das griechische Wort hier bedeutet tatsächlich Sohnschaft, durch den wir rufen, Abba, Vater. Deswegen habe ich meinem Sohn von Geburt an beigebracht, mich Abba zu nennen, damit er, wenn er diesen Vers in Zukunft liest und ich hoffentlich mit Gottes Gnade ein guter Vater gewesen bin, diese Nähe und Wärme des Wortes Abba spürt. Abba ist das Wort, mit dem die Israelis ihre Väter rufen. Israelische Jungen sagen zu ihren Vätern Abba, Papa. Es ist eine sehr vertraute, liebevolle Bezeichnung von Kindern für ihren Vater. Of a child to the father. Abba. Gott sagt, wenn wir den Geist nicht haben, dann können wir gar nicht beten. Wir sind nicht dazu bereit, vom Geist geführt zu werden. Hört ihr? Um vom Geist geführt zu werden, brauchen wir diese Vertrautheit, diese familiäre Beziehung. Du musst wissen, dass Gott dich liebt und dass der Heilige Geist dich liebt. Dann nennst du Gott Abba, Vater. Amen. Der Geist selbst gibt Zeugnis. Und dieser Ruf, aber, ist ein Schrei aus unserem tiefsten Inneren. Manchmal ist unser Gebet ganz kurz. Wir sagen einfach, oh Vater, ich mache mir solche Sorgen. Ich bin in so großer Not. Aber Pastor Prince, in der Bibel steht, dass wir all unsere Sorgen auf ihn werfen sollen. Und wenn du mit Gott darüber sprichst, ist das dann nicht genau das, unsere Sorgen auf ihn werfen? Wir sprechen mit dem, der sich darum kümmern kann. Das ist ein auf ihn werfen. Man kann die richtigen Begriffe verwenden, ohne den richtigen Geist zu haben. Man kann sogar die Bibel zitieren, wie es die Schriftgelehrten vor König Herodes taten, als sie ihm sagten, wo der Messias geboren werden würde, damit er hingehen und ihn vernichten konnte. Man kann also Bibelwissen haben und trotzdem ein Antichrist sein, gegen Christus. Die Frage ist nicht, ob man die Bibel kennt, sondern ob du den kennst, der die Bibel geschrieben hat, damit du den Geist der Bibel kennenlernst. Es ist also ein kindlicher Geist. Wir rufen Abba, Vater. So werden wir geführt. Direkt in dem Vers davor heißt es, dass wir Söhne sind, erwachsene Kinder Gottes. Und jetzt schaut her. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Deswegen habe ich zu euch gesagt, wir müssen verstehen, dass der Heilige Geist uns bezeugt, was Christus getan hat. Denn aufgrund dessen, was er am Kreuz bezeugt hat, gedenkt Gott unserer Sünden rechtmäßig nicht mehr. Wir müssen also wissen, dass er uns gegenüber als Zeuge auftritt. Das geschieht von außen. Aber er ist auch ein Zeuge in uns, in unserem Innern. Er bezeugt gemeinsam mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wir alle haben diesen Zeugen. Wenn du von Neuem geboren bist, ist das Zeugnis des Geistes in dir. Wenn jemand sagt, hey, ich glaube, du bist nicht gerettet, dann kannst du darüber lachen. Du musst dich nicht einmal verteidigen. Du weißt, dass du gerettet bist. Manchmal tauchen Zweifel in deinem Kopf auf, aber tief innen weißt du es. Der Geist gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Im wichtigsten Bereich deines Lebens, wahrscheinlich dem allerwichtigsten, bezeugt er zusammen mit dir, dass du ein Kind Gottes bist. Wie viel mehr also in allen anderen Angelegenheiten? Ob es Kindererziehung ist oder deine Arbeit, wie viel mehr wird er dich also auch in diesen Bereichen leiten? Wenn du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, er bezeugt es also dir gegenüber. Und denk daran, wenn er dich leitet, kann das auch deine Ernährung betreffen oder etwas ganz Kleines. Glaub nicht, dass Gott sich nicht um die kleinen Dinge kümmert. Jesus sagt, dass Gott für die Vögel in der Luft sorgt. An einer anderen Stelle sagt er, dass zwei Vögel für einen Pfennig verkauft werden. Na gut, nehmen wir einen Dollar. Zwei Vögel werden für einen Dollar verkauft, sagt Jesus. An einer anderen Stelle sagt er, dass fünf Vögel für $2 verkauft werden. Einen gibt es gratis. Vögel sind also billig, und doch gibt Gott ihnen zu essen. Seid ihr nicht viel mehr wert als diese Vögel? Hör zu, wenn du glaubst, dass Gott sich nicht um Einzelheiten kümmert. Selbst die Haare auf deinem Kopf hat er gezählt. Mein Sohn Justin ist mir sehr, sehr wichtig, und er hat einen Kopf voller Haare. Aber ich habe noch nie seine Haare gezählt. Selbst die Haare auf deinem Kopf hat Gott gezählt. Er weiß alles über dich. Gott will die großen Krankheiten heilen. Ich habe hier nur eine kleine Afte. Auch das interessiert Gott. Wenn es dich interessiert, interessiert es Gott auch. Nichts ist für den Gott des Himmels und der Erde zu klein. Wenn du ihm die kleinen Dinge bringst, dann ehrst du ihn damit. Auch die großen Dinge. Nur du kannst das. Dann ehrst du ihn auch damit. Wie gesagt, das ist sehr wichtig. Wir kommen zum Ende. Hört gut zu. Der Heilige Geist führt uns eher durch ein rotes Licht als durch ein grünes Licht. Denn das grüne Licht sollte dein Normalzustand sein. Wenn du einen falschen Schritt gehst, etwas unterschreiben oder sagen willst und ein rotes Licht spürst, dann gehorche ihm. Auch wenn das gute Dinge sind, tu es nicht. Wie gesagt, er wird dich nie dazu bringen, Ehebruch zu begehen, zu betrügen oder zu lügen. Das wissen wir alle. Aber auch gute Dinge solltest du nicht einfach tun, weil es etwas Gutes ist. Du solltest es tun, weil der Geist dich so führt. Wer von euch weiß, dass Jesus gesagt hat, wir sollen in die ganze Welt hinausgehen und überall das Evangelium jeder Kreatur verkündigen? Winkt einmal. Aber wisst ihr auch, was das bedeutet? Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Geht hinaus in die Welt. Welche Welt? Wir können also irgendwo hingehen und erfüllen damit den Missionsauftrag, nicht wahr? Man nennt das übrigens den Missionsauftrag. Aber wisst ihr was? Wohin sollen wir gehen? Mein Auftrag oder dein Auftrag kann es sein, in Singapur zu bleiben, an deiner Arbeitsstelle. Oder vielleicht in China, wo es auch sein mag. Der Heilige Geist wird dir zeigen, wo dein Missionsauftrag liegt. Nein, Pastor Prince, wenn Jesus sagt, dass wir in die ganze Welt hinausgehen sollen, dann muss jeder Christ einen Pass haben. Es heißt die ganze Welt. Wenn man irgendwo hingeht, erfüllt man damit den Missionsauftrag. Das sehe ich anders, denn du musst dich, wie gesagt, vom Geist führen lassen. In Apostelgeschichte 16 geht es um die Missionsreisen von Paulus. Und wir lesen, was Paulus und seinen Mitarbeitern passiert ist. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Das ist Kleinasien, nicht unser heutiges Asien, die heutige Türkei, das ganze Gebiet, wo die sieben Gemeinden waren. Könnt ihr euch das vorstellen? Er wollte das Wort in Kleinasien verkündigen, aber der Heilige Geist hinderte ihn daran. Warum sollte einen der Heilige Geist daran hindern, das Wort zu verkünden? Weil der Heilige Geist weiß, ob Menschen dafür bereit sind oder nicht. Der Heilige Geist weiß, wann es Zeitverschwendung ist, weil die Leute noch nicht dafür bereit sind. Der Heilige Geist weiß, wer bereit ist und wer nicht. Manche sagen, egal, Jesus sagt, dass wir in alle Welt hinausgehen sollen, also gehen wir. Aber denkt daran, er verwehrte es ihnen. Es ist also eher ein rotes Licht als ein grünes Licht, ein rotes. Übrigens, wenn du gar nichts tust, wie soll er dich dann leiten? Gott führt kein Auto, das auf dem Parkplatz steht. Da kann er nicht sagen, bieg rechts ab, weiter so, geradeaus, bieg links ab. Was soll er einem denn sagen, wenn man immer noch auf dem Parkplatz steht? Hör zu, bezeugen heißt, dass ich einen Schritt tue und jemand es bezeugt. Bezeugen heißt, dass etwas getan worden ist, wie bei einem Zeugen vor Gericht. Versteht ihr? Wenn etwas bezeugt wird, heißt das, dass etwas getan worden ist. Es sind also meistens nicht die faulen Christen, die von Gott geführt werden. Ich erinnere mich an etwas, das ich vor einigen Jahren erlebt habe. Vor 12 Jahren etwa. Aber für mich ist alles vor einigen Jahren. Ich weiß noch, dass ich ins Büro kam und Hallo oder Guten Morgen oder Guten Tag zu der Empfangsdame gesagt habe. Wir hatten damals 2 Mitarbeiterinnen am Empfang. Meistens habe ich auf dem Weg zu meinem Büro ein paar Worte mit ihnen gewechselt. Und als ich an diesem Tag dort vorbeikam und Hallo sagte, spürte ich das rote Licht. Also blieb ich stehen und fragte, wie geht es dir? Wie verläuft die Schwangerschaft? Sie war gerade im 5. Monat. Ich fragte, alles in Ordnung? Und sie fing an zu weinen. Die Ärzte hatten ihr gesagt, dass das Baby in ihrem Bauch, das im 5. Monat war, zwei große Zysten hatte, nicht nur kleine. Jede Zyste ist für ein Baby im Bauch groß, aber dieses Baby hatte zwei große Zysten in seinem Gehirn. Es war ein Junge. Und ich wusste, dass der Heilige Geist mich aufgehalten hatte. Also wusste ich, dass ein Wunder geschehen würde und sprach ein einfaches Gebet im Namen von Jesus für sie. Denkt daran. Wenn wir vom Geist geführt werden, heißt Ruhe nicht, dass wir nichts tun. Ruhe ist vom Heiligen Geist geleitetes Tun. Diesen Satz hat Gott mir vor vielen Jahren geschenkt. Ich wiederhole, Ruhe heißt nicht, nichts zu tun. Ruhe ist vom Geist geleitetes Tun. Ich betete also für sie. Am nächsten Tag hatte sie eine Untersuchung. Sie ging zu ihrem Arzt. Und wisst ihr, was passierte? Die Ärzte konnten eine der Zysten gar nicht mehr finden. Sie war komplett verschwunden und die andere war deutlich kleiner geworden. Und der Arzt sagte, sie würde bald weg sein. Heute ist das Kind groß. Noch nicht ganz groß, aber etwa 12 Jahre alt. Und ich habe gerade vor kurzem erfahren, dass es ihm gut geht. Das Kind ist reich gesegnet. Freunde, wenn der Herr euch etwas zeigt, dann will er normalerweise etwas tun. Hier hinderte er Paulus daran, das Wort in Asien zu verkündigen. Was taten Paulus und seine Mitarbeiter daraufhin? Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Wieder erlaubte der Geist ihnen nicht, nach Bithynien zu gehen. Warum? Wenn wir weiterlesen, erfahren wir, dass Gott sie zu diesem Zeitpunkt nach Griechenland schicken wollte, weil die Griechen in Mazedonien bereit waren, das Wort anzunehmen. Später predigte Paulus auch in Kleinasien. Aber wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, gibt es im Rhythmus der Gnade für alles einen richtigen Zeitpunkt. Hört gut zu. Ich danke Gott für alle Märtyrer, die es im Laufe der Kirchengeschichte gegeben hat. Aber es könnten einige darunter sein, die getötet worden sind, weil sie nicht zugehört haben. Vielleicht sind sie davor gewarnt worden, an einen Ort zu gehen und haben nicht auf den Geist gehört. Manchmal sind wir verwirrt und sollten auf unsere Geschwister hören, denn sie haben auch den Heiligen Geist, besonders unsere Leiter, Amen, die für uns verantwortlich sind. Wenn du verliebt bist, solltest du deinem eigenen Zeugnis nicht trauen. Wenn du verliebt bist, spürst du immer Frieden. Das ist der richtige Mann. Ich erinnere mich an etwas, das mir eine Frau vor vielen Jahren erzählt hat. Sie hatte eine Scheidung hinter sich. Es hatte viele gebrochene Herzen gegeben. Und sie schrieb mir in einem Zeugnis, Pastor, ich dachte, er wäre von Gott geschickt worden. Er bedrängte mich, dass ich ihn heiraten sollte. Und ich wusste nicht, ob er der Richtige war. Also ging ich zum Strand, hier in Singapur, vielleicht zum Changi Beach. Und ich blickte auf und bat Gott um ein Zeichen. Und da sah ich eine Sternschnuppe. Ihre Ehe war wie eine Sternschnuppe. Ich will dir etwas sagen. Verlass dich nicht auf äußere Zeichen, auf nichts Äußerliches. Verlass dich nicht einmal auf einen Schriftzug an der Wand, okay? Im Alten Testament gab es das, weil der Heilige Geist nicht in ihnen war. Aber ihr habt jetzt den Heiligen Geist in euch. Der Teufel kann die äußerlichen Dinge nachahmen. Bitte Gott nicht um ein äußerliches Zeichen. Lerne vielmehr, dem Geist in deinem Inneren zu folgen. Heirate nicht aufgrund äußerlicher Zeichen. Gerade in Bezug auf Beziehungen solltest du dem Rat deiner Brüder und Schwestern um dich herum vertrauen. Sie haben auch den Heiligen Geist. Also Gott führt uns oft durch ein rotes Licht. Wenn Gott uns führt, führt er uns immer auf Pfaden der Ruhe, auf Pfaden der Stärkung. Ich will noch etwas sagen. Schaut her. 2. Timotheus Kapitel 1. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Am besten lernt man, den Heiligen Geist zu hören, wenn man in Zungen betet, im Geist betet. Viele von euch haben diese wunderbare Gebetssprache vom Heiligen Geist bekommen. Aber vielen ist nicht bewusst, wofür diese Gabe da ist. Ich will euch etwas sagen. Hier steht, fach die Gabe wieder an. Für anfachen steht hier ursprünglich das griechische Wort für ein Feuer entfachen, wie auf einem Grill. Bei einem Grill muss man auch Flammen entfachen und fächert den Kohlen Luft zu. So entfacht man ein Feuer. Hier steht die Gnadengabe Gottes. Viele sagen, dass damit der Heilige Geist gemeint ist. Aber hört zu, den Heiligen Geist selbst muss man nicht anfachen. Das klingt einfach nicht richtig, oder? Wenn es um die Gabe des Heiligen Geistes als Person geht, steht in der Bibel immer das Wort Doria. Zum Beispiel sagt Petrus, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. So werdet ihr die Gabe, die Doria, des Heiligen Geistes empfangen. Das Geschenk des Heiligen Geistes selbst ist also immer Doria. Aber die Gabe der Zungenrede ist die Charisma des Heiligen Geistes, eine Gabe vom Heiligen Geist. Und hier steht Charisma. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Charisma wieder anzufachen. Also eine Gabe vom Heiligen Geist. Und welche der neuen Gaben des Heiligen Geistes können wir bewusst aktivieren? Nur eine. Die Zungenrede. Wenn wir lernen, in der Zungenrede treu zu sein, dann entfachen wir auch alle anderen Gaben, wie die Gabe der Heilung, der Erkenntnis und der Prophetie. Dann schicken wir anderen zum Beispiel Bibelverse, einen ermutigenden Vers. Und der andere weint auf einmal und fragt, woher hast du das gewusst? Gott hat uns geführt. Und wir sagen genau das Richtige im richtigen Moment. Bete also in Zungen. Was geschieht dann? Denn Gott, das Denn ist die Verbindung zu Vers 6. Wegen Vers 6 hat Gott uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Furchtsamkeit sorgt für Stress. Stress sorgt für alle möglichen Probleme in unserem Leben. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Wenn du im Geist in Zungen betest, werden diese drei Ströme aus deinem Inneren fließen. Kraft. Das griechische Wort heißt Dynamis. Davon kommt das Wort Dynamit, also Kraft. Und dann Liebe. Wenn du die Straße entlang fährst und dir jemand die Vorfahrt nimmt, dann wirst du wütend, nicht wahr? Wo spürst du das? Normalerweise hier irgendwo. Bete in Zungen, dann kommt das Gift heraus und du empfindest Liebe für die Person. Vielleicht bekommst du auf einmal die Erkenntnis, dass diese Person Jesus nicht so kennt wie du. Vielleicht ist sie gestresst. Gönn ihr diesen Sieg. Liebe wird entfacht. Hast du schon einmal in Zungen gebetet, wenn du wütend warst? Nicht? Deswegen bist du so wütend. Und deswegen bleibst du wütend. Du sagst, ist mir egal, ich bin jetzt wütend und lasse es raus. Lass es raus, aber im Geist. Amen. Und das letzte ist die Zucht. An dieser Stelle steht auf Griechisch das Wort Sophronismos. Sophronismos. Phren sind unsere Gedanken. Und Sophron kommt von dem Wort, hör gut zu, von dem Wort für gesund oder geschützt. Im Original ist es ein Wort, das wörtlich seine Gedanken schützen bedeutet. Wenn wir in Zungen beten, schützen wir unsere Gedanken. Wer von euch weiß, dass unsere Gedanken geschützt werden müssen? Schenk deinem Nachbarn ein Lächeln und sag, oh ja. Unsere Gedanken müssen geschützt werden. Das beste Wort, mit dem man das beschreiben kann, ist Ausgeglichenheit. Ein ausgeglichener, gelassener, ruhiger Verstand. Das möchte Gott uns schenken, Freunde. Das Griechische drückt es übrigens sehr schön aus. Das Wort betrifft nämlich nicht nur den Verstand, sondern auch das Herz. Wörtlich Teile des Herzens. Das griechische Wort für in Zungen beten bezieht sich auch auf das Herz. Ich fordere jeden Gräzisten heraus, die Etymologie dieses Wortes zu erforschen. Ihr werdet feststellen, dass es bedeutet, die Gedanken und Teile des Herzens zu schützen. Sehr interessant. Nun schaut her, ich will euch etwas erklären. Gott hat uns hier hinten zwei Nebennieren gegeben. Und sie entscheiden, ob wir kämpfen oder fliehen. Wir alle kennen wahre Geschichten über Lastwagen, die auf ein Kind gefallen sind. Und selbst erwachsene, starke Männer schaffen es fast nicht, den Lastwagen hochzuheben. Aber eine kleine, schwache Mutter kann den Lastwagen hochheben, um ihr Kind zu retten. Das ist nicht Gottes Kraft. Es sind nur die Nebennieren, die dafür sorgen, dass wir kämpfen oder wegrennen können. Sie setzen Cortisol oder Adrenalin frei. Und damit bekommt man auf einmal übermenschliche Kräfte. Wenn man in diesem Zustand ist, sieht man oft sogar schärfer. Man wird auf einmal wie ein Supermensch. Aber das funktioniert nur für kurze Zeit in Notfällen. Dafür hat Gott die Nebennieren geschaffen. Aber er wollte nicht, dass das ein Dauerzustand ist. Stell dir ein Barometer für deinen Stress vor. Es gibt eine Skala von 0 bis 10. Und bei der Arbeit bewegt sich dein Stresslevel wahrscheinlich mindestens bei 6 oder 7, nicht wahr? Wenn der Chef besonders fordernd ist, geht es hoch auf 7, 8, 9. Wenn die Kunden anstrengend sind oder es Probleme mit anderen Menschen gibt, macht es 7, 8, 7, 8. Es sinkt nie wirklich ab. 5 und darunter wären gut. 5 ist die Zahl der Gnade, deswegen sage ich 5. Kurz noch Jesaja. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden, sagt Gott. Im Stillesein und im Vertrauen läge eure Stärke. Von 0 bis 5 auf dem Barometer leben wir also in Stille und Vertrauen. Von all den Segnungen, die Jesus uns schenken will, sagt er ganz konkret: Kommt zu mir und ich will euch Ruhe schenken. Und die Welt braucht dringend Ruhe. Es ist eine Welt, in der man ständig vom Teufel angetrieben wird. Der Teufel sagt: Du musst jetzt dies machen, du musst jetzt das entscheiden. Überall herrscht Rastlosigkeit. Aber Gott wirkt im Rhythmus der Gnade. Er ist voller Ruhe. Niemand ist fleißiger als Jesus. Wenn man die Evangelien liest, sieht man, dass Jesus sehr fleißig ist. Aber keiner ist ruhiger und gelassener als Jesus. Er hat in 3,5 Jahren geschafft, wozu Menschen ihr ganzes Leben brauchen. Und er lebte im Rhythmus der Gnade. Wir lesen, dass er einmal so müde war von seiner Arbeit, dass er in einem Boot einschlief. Der Teufel ließ einen Sturm entstehen und die Jünger weckten ihn. Warum kümmerst du dich nicht um uns? Und Jesus brachte den Sturm zum Schweigen. Er war unterwegs, um einen Besessenen zu heilen, den Menschen mit den meisten Dämonen in der ganzen Bibel. Deswegen wollte der Teufel ihn aufhalten. Jesus überquerte den See Genezareth nur für diesen einen Mann, der Tag und Nacht schrie und sich selbst verletzte. Jesus hatte sein Schreien gehört und machte sich auf den Weg. Sogar sein Schlaf wurde deswegen unterbrochen. Und Jesus trieb alle Dämonen mit einem einzigen Wort aus. Dann stieg er wieder in das Boot. In dem Moment, in dem er wieder in Kapernaum an Land trat, kam der Synagogenvorsteher Jairus angerannt. Meine Tochter liegt im Sterben. Und Jesus ging hin, um sie zu heilen. Auf dem Weg berührte eine Frau den Saum seines Gewandes. Jesus blieb lang genug stehen, um mit der Frau zu sprechen. Jairus fragte: Was ist los? So geht es einem, wenn das Leben des eigenen Kindes auf dem Spiel steht. Ich habe Jesus gebeten, zu mir zu kommen. Er war ganz verzweifelt. Und noch während Jesus mit der Frau sprach, kam jemand vom Haus des Jairus und sagte: Du musst den Herrn nicht mehr bemühen, deine Tochter ist gestorben. Als Jesus das hörte, sagte er: Fürchte dich nicht, glaube nur, sie wird gesund werden. Er ging zu dem Haus und ließ das Mädchen vom Tod auferstehen. All das geschah an einem einzigen Tag. Das ist der Rhythmus der Gnade. Er hatte Zeit für die Frau. Er hatte Zeit, sich zu kümmern. Er hatte Zeit, normal zu gehen. Er rannte nie. Er hatte Zeit. Er war immer voller Ruhe. Und er erreichte viel mehr. Dafür hat Gott uns geschaffen. Stell dir einfach ein Barometer vor. Wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, willst du dich nur noch in deinen Sessel setzen und die Nachrichten schauen. Also lässt du dich in deinen Sessel fallen und legst die Füße hoch. Aber dein Sohn hat gerade eine Gummischlange gekauft und sie neben deinem Sessel liegen lassen. Du trinkst also deinen Orangensaft. Und auf einmal schaust du runter und siehst die Schlange und springst auf. Wo steht jetzt dein Barometer? Ob es nun eine echte Gefahr ist oder nicht. Wenn du erschrickst, steigt dein Barometer auf die 10, gleich auf der 10. Und du warst noch nicht einmal unter 5, als du nach Hause gekommen bist, denn es war ein anstrengender Tag auf der Arbeit. Und du hast dich darauf gefreut, auf 5 herunterzukommen. Und dann passiert zu Hause so etwas. Und es ist nicht einmal eine echte Gefahr. Darauf kommt es nicht an. Nach einem Augenblick merkst du, dass es nur eine Spielzeugschlange ist. Also setzt du dich wieder hin und schaust fern. Du siehst, was in der Welt passiert. Und dann steigt dein Barometer wieder. Selbst wenn du dich ausruhst, geht es nicht wirklich herunter auf unter 5. So leben die meisten von uns. Aber Gott möchte, dass wir in Stille und Vertrauen leben. Und wir können uns nicht dazu zwingen, voller Friede zu sein. Wir können uns nicht mit Willenskraft zum Entspannen zwingen. Und deswegen hat Gott uns ein übernatürliches Geschenk gemacht, das nicht von Atemtechniken, bestimmten Körperhaltungen oder einer bestimmten Umgebung abhängt. Man nennt es das Beten im Geist. Darin liegt die Ruhe und Erfrischung. Zum Schluss noch etwas. Gott hat uns geschaffen, um wie Schildkröten oder Kamele zu leben. Nicht wie Löwen oder Tiger. Bei Löwen und Tigern hat man festgestellt, dass ihre Nebennieren geschwollen sind. Aber sie leben auch nicht lange. Aber Pastor Prince, das sind Tiere. Nun, in der Bibel steht im Buch der Sprüche, dem Buch der Weisheit: Geh zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Gott hat also die Tiere geschaffen, damit wir von ihnen lernen sollen. Nicht sie lernen von uns, sondern wir von ihnen. Also hör zu. Gott hat uns geschaffen, um im Tempo von Kamelen oder Schildkröten zu leben. Und Kamele und Schildkröten leben lange. Kamele zum Beispiel führen ein gemächliches, entspanntes Leben in der Wüste. Manchmal würde man am liebsten den Schneller-Knopf drücken. Los, vorwärts, schneller! Aber sie bleiben einfach gelassen. Ich weiß, dass es heiß ist. Ja, es ist heiß. Entspann dich, Kumpel. Wir werden ankommen, immer mit der Ruhe. Ich weiß, dass es kein Wasser gibt. Aber nur die Ruhe. Wir werden Wasser finden. Im richtigen Moment, am richtigen Ort. Und manchmal bewegen sie sich einfach nicht. Da kann man nichts machen. Nur die Ruhe, Kumpel. Nur die Ruhe. Mach mal langsam, nur die Ruhe. Sie sind absolut entspannt. Schildkröten genauso. Die Leute machen Fotos von ihnen am Strand. Und es herrscht überall Unruhe. Aber die Schildkröte sagt, nur die Ruhe. Du willst mich hochheben? Von mir aus. Ich komme trotzdem dort an, wo ich hin will. Ich meine, wer von uns kann Eier legen, wenn jemand dabei zuschaut? Aber Schildkröten können das. Landschildkröten auch. Gott hat uns dazu geschaffen, im Tempo von Schildkröten und Kamelen zu leben. Nicht im Tempo von Tigern oder Leoparden, sondern wie ein Kamel oder eine Schildkröte. Ich glaube, die Schildkröten kamen als Letzte auf der Arche an. Sie waren total entspannt. Nur die Ruhe, wir kommen schon an. Sie werden die Türen erst schließen, wenn wir da sind. Und eine sagt zur anderen, nur die Ruhe. Kannst du Noah schon sehen? Hey Noah, entspann dich, wir kommen. Es fängt an zu tröpfeln und Noah sagt, Gott hat gesagt, ich soll alle Tiere mitnehmen, es fehlen nur noch die Schildkröten. Da kommen sie. Hi, Noah! Und Noah rennt ihnen entgegen und trägt sie die letzten Meter bis in die Arche. Ich glaube, dass Gott sie in die Welt gesetzt hat, um uns zu lehren, im Schildkrötentempo zu leben. Vielleicht können wir etwas aus der Geschichte von der Schildkröte und vom Hasen lernen. Nicht die Schnellen gewinnen den Wettlauf, noch die Starken die Schlacht, denn sie sind alle von der Zeit und den Umständen abhängig. Und die gehören Gott. Gott kann dich zur richtigen Zeit an den richtigen Ort stellen. Keine Sorge, sei nicht wie die Menschen der Welt. Meine Zeit ist vorbei, preist Gott. Gebt Jesus Lobpreis und Ehre. Senken wir alle den Kopf und schließen die Augen. Mein Freund, wenn du Jesus noch nie als deinen persönlichen Herrn und Retter angenommen hast, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit dazu geben. Wo du auch gerade bist, ich möchte dir die Gelegenheit geben. Deine Rettung beginnt damit, dass du Ja zu dem sagst, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Du musst selbst nichts tun. Durch diesen Mann ist euch Vergebung der Sünden verkündigt worden. Du musst es nur glauben und annehmen. Wenn du dich davon angesprochen fühlst, ganz gleich wo du bist, dann bete jetzt von ganzem Herzen mit. Sag, himmlischer Vater, ich glaube, dass du mich liebst. Und ich glaube, dass Jesus am Kreuz für meine Sünden gestorben und von den Toten auferstanden ist, als ich durch ihn gerechtfertigt war. Ich danke dir, dass all meine Sünden vergeben sind. Und ich danke dir, dass du mir den Heiligen Geist gegeben hast, weil du Jesus verherrlicht hast. Taufe mich jetzt mit deinem Heiligen Geist bis zum Überfließen. Im Namen von Jesus sind alle meine Sünden vergeben. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Gott ist mein Abba, Vater. Und ich habe den Heiligen Geist, der mich liebt und der mich von diesem Tag an führen und leiten wird. Im Namen von Jesus. Und alle sagen Amen. Schau her, hör zu. Wenn du mitgebetet hast, dann bist du jetzt gerettet. Du bist vom Tod ins Leben übergegangen. Das ist kein Prozess, es ist sofort gültig. Du lebst nicht mehr im Reich der Dunkelheit, sondern bist jetzt im Reich des Lichts. Und du hast auch Gott um den Heiligen Geist gebeten. Und wenn du das tust, dann wird er uns keinen anderen Geist schenken, hat Jesus gesagt. Du hast den Heiligen Geist. Du kannst jederzeit, ob zu Hause oder unterwegs, anfangen, in Zungen zu beten. Gott wird dich nicht dazu zwingen, aber es geht so. Je mehr du in Zungen betest, besonders in anstrengenden Zeiten im Leben, desto mehr wirst du die Ströme der Kraft, der Liebe und der Zucht freisetzen, die deine Gedanken schützen. Wirst du das tun? Preist Jesus, Halleluja! Steht alle auf! Danke, Herr Jesus. Hebt alle die Hände. Im Namen des Herrn Jesus Christus, für die kommende Woche binde ich im Namen von Jesus Christus in deinem Leben den Teufel und alles, was er gegen dich und deine Familie im Schilde führt. All das soll gebunden sein im Namen des Herrn Jesus Christus. Im Namen des Herrn Jesus Christus wende ich jeden Geist ab, der gegen dich und deine Familie gerichtet ist. und binde ihn im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Noch eine Hausaufgabe vom Heiligen Geist. Strebt in dieser Woche danach, in die Ruhe einzugehen. Betet im Geist. Es wird nicht einfach geschehen, nur weil du das willst. Es wird nicht durch deine Bemühung geschehen, sondern durch den Geist. Bete im Geist. Strebe danach, in die Ruhe einzugehen. Gott wird den Rest erledigen. Und denk in der kommenden Woche daran, dass der Teufel dich unter Druck setzen will. Er will dich bestrafen und dazu bringen, dass du glaubst, du musst dies und jenes tun. So wie Israel, als sie in Ägypten waren. Die Peitsche der Aufseher klang noch in ihren Ohren. Was fällt dir ein, dich auszuruhen? Steh auf und arbeite! Steh auf und arbeite! Denk daran, das ist nicht Gottes Stimme. Gott wird dich nicht bedrängen. Gott führt dich. Er liebt dich. Lass dich in der kommenden Woche von ihm führen, im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen Amen. Gott segne euch.